Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Dresden, 27. Dezember 1792. Auf deinen Callias freue ich mich sehr, du bist gerade der Mann, der in dem philosophischen Dialog es weiterbringen muss, als es bis jetzt noch gebracht worden ist. Deine dramatischen Talente kommen dir hier zustatten, die Form ist dir geläufig, die sprechenden Personen werden in deiner Fantasie sich leicht zu bestimmten Gestalten mit charakteristischen Zügen bilden. Das trockene Skelett der philosophischen Meinung wird unter deinen Händen mit einem schönen Körper überkleidet. Es erhält Leben und Bewegung und die Belehrung erhebt sich zur Darstellung. Selbst für den Stoff hast du von dieser Form manchen unerwarteten Zuwachs zu hoffen. Wie oft werden nicht durch das wirkliche Gespräch unsere Ideen erweitert und berichtigt oder neue Gesichtspunkte veranlasst, und eben dies leistet gewiss auch das erdichtete Gespräch. Kurz, du wirst gewiss an dieser Arbeit Geschmack finden, und dann verspreche ich mir noch manche ähnliche Produkte von dir. Hier habe ich einen jungen Mann kennenlernen, der seit kurzem von der Universität zurück ist. Er heißt von Senf, und ich finde besonders Anlagen zur Philosophie bei ihm und dabei mancherlei Kenntnisse mit einem männlichen Charakter verbunden. Deine Idee, für den König von Frankreich zu schreiben, würde mich noch mehr interessieren, wenn sie schon jetzt und ehe sein Schicksal entschieden ist, ausgeführt wäre. Einen Übersetzer getraue ich mir hier zu finden an dem preußischen Legationssekretär Lautier, der die Sprache in der Gewalt hat und gern etwas nebenher verdient. Bleibst du bei diesem Gedanken, so schicke mir nur dein Manuskript. Ob man jetzt schweigen oder reden soll, ist eine schwere Frage. Die Stimme der Vernunft wird in dem Moment der Krise nicht gehört. Alles schwankt zwischen zwei Extremen der Leidenschaft, Furcht oder Übermut. Nur Leidenschaft kann mit Erfolg zur Leidenschaft sprechen, aber die Veredelte zur Ausgearteten, die Begeisterung zur Schwärmerei, der echte Patriotismus zur Empörungssucht. Aber wo die Krise noch nicht ihren Anfang genommen hat, darf sie nach meiner Überzeugung ein wohlwollender Schriftsteller nicht beschleunigen. Sein Zweck mag noch so edel sein, er ist nie Herr über das Mittel, das er gebrauchen will. Das Werk seines Geistes darf er nie dem Zufalle preisgeben, aber das Werk des Zufalls kann er zu einem Kunstwerk erhöhen. Ist die Krise geendigt, so ist es Zeit zu einer freimütigen, aber ruhigen Untersuchung. Diese kann sodann einen neuen Vorrat von bestimmten und fruchtbaren Ideen in Umlauf bringen, der bei einer künftigen Krise seine wohltätigen Wirkungen äußern würde. Für diesen Zeitpunkt spare ich mancherlei auf, das ich jetzt mir über gewisse Gegenstände ausgedacht habe. Dass aber schon jetzt ein Ausländer von anerkanntem Rufe durch ein Werk der Beredsamkeit sich einen Einfluss auf die Franzosen verschaffen könne, möchte ich zwar nicht bestreiten, aber ich zweifle an der Dauer dieser Wirkung. Die politische Sophisterei ist vielleicht nie in größerer Vollkommenheit getrieben worden als jetzt bei diesem Volke, und die Beweglichkeit, mit der seine Empfindung so leicht von einem Extreme zum anderen übergeht, macht es dem neuen Redner nie schwer, den Eindruck des Vorhergehenden wieder auszulöschen. Ka.